Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5. 400 an Goethe, Jena, den 9. Januar 1798. In Lage schickte mir Cotta für Sie und wird ferner damit kontinuieren. Er will Ihr Paket immer an mich einschließen, weil man nicht bis Weimar frankieren kann. Heute kann ich Ihnen bloß einen guten Abend sagen. Ich habe die Nacht nicht geschlafen und werde mich gleich zu Bette legen. Wie ist's Ihnen bei dem greulichen Wetter? Ich fühle es in allen Nerven. Es ist mir für Sie selbst lieb, dass Sie jetzt nicht hier sind. Leben Sie recht wohl. S.C.H.